Erster Teil. Soldat Mandela. Heute Abend zeigen wir Ihnen 8 Methoden des lautlosen Tötens. Der Typ, der das sagte, war ein Unteroffizier, der aussah, als sei er keine 5 Jahre älter als ich. Mit anderen Worten, wenn er jemals einen Gegner im Kampf getötet hatte, lautlos oder nicht, dann musste er das als Kleinkind getan haben. Ich kannte bereits 80 Methoden des Tötens, aber die meisten davon waren ziemlich geräuschvoll. Also setzte ich mich aufrecht hin, gab mir den Anschein höflicher Aufmerksamkeit und schlief mit offenen Augen. Die meisten anderen taten das Gleiche. Wir hatten die Erfahrung gemacht, dass für den Unterricht nach dem Abendessen selten etwas Wichtiges eingeplant war. Der Projektor weckte mich, und ich ließ einen kurzen Streifen über mich ergehen, der die 8 lautlosen Methoden zeigte. Einige Schauspieler mussten Hirntote gewesen sein, denn sie wurden tatsächlich umgebracht. Nach der Filmvorführung hob ein Mädchen die Hand. Der Unteroffizier nickte ihr zu, und sie stand auf, ohne Haltung anzunehmen. Ganz passabel, wenn auch etwas wuchtig um Nacken und Schultern. Jeder wird so, wenn er ein paar Monate lang das schwere Marschgepäck herumgeschleppt hat. »Sir!« Wir mussten alle Unteroffiziere mit »Sir« anreden, solange wir in der Ausbildung waren. »Die meisten dieser Methoden sahen doch irgendwie schwachsinnig aus.« »Könnten Sie das näher erläutern?« »Zum Beispiel, wenn Sie jemanden durch einen Nierenhieb mit dem Feldspaten töten sollen. Ich meine, wann kommt man echt in die Lage, dass man keine Knarre und kein Messer, aber einen Feldspaten zur Hand hat? Und warum schlägt man dann dem Gegner das Ding nicht einfach über den Schädel?« »Er könnte einen Helm aufhaben.« Eine logische Antwort. »Außerdem wissen wir überhaupt nicht, ob Taurier Nieren besitzen.« Er zuckte die Achseln. »Das nicht.« Wir schrieben das Jahr 2297. Und bis jetzt hatte kein Mensch je einen Taurier oder auch nur ein Fitzelchen von einem Taurier, das größer als ein versenktes Chromosom gewesen wäre, zu Gesicht bekommen. Aber ihr biochemischer Aufbau ist dem des Menschen ähnlich, und wir müssen davon ausgehen, dass sie ähnlich komplexe Geschöpfe wie wir sind. Sie haben garantiert irgendwelche Schwachstellen. Es liegt an Ihnen, diese Stellen zu finden. Darauf kommt es an. Sein Zeigefinger stach in Richtung Bildschirm. Diese 8 Sträflinge wurden ihretwegen eingeschläfert. Sie sollen lernen, wie man einem Taurier zu Leibe rückt, egal, ob sie nun einen Megawatt-Laser oder eine Nagelfeile zur Hand haben. Das Mädchen setzte sich wieder. Es sah nicht sonderlich überzeugt aus. Noch irgendwelche Fragen? Niemand meldete sich. Na schön. Habt 8! Wir taumelten auf die Beine und er blickte uns erwartungsvoll an. Sie uns auch, Sir, erklang es müde im Chor. Lauter! Sie uns auch, Sir! Eine der weniger geistreichen Methoden zur Hebung der Truppenmoral. Das klingt schon besser. Und denk daran, morgen haben wir Frühmanöver. Essen fassen 3.30 Uhr, Abmarsch 4 Uhr. Wer nach 3.40 Uhr noch im Bett angetroffen wird, kommt zur Meldung. Wegtreten! Ich zog den Reißverschluss meines Coveralls zu und stapfte durch den Schnee zur Mannschaftsmesse, um mir eine Tasse Soja und einen Joint zu besorgen. Ich war immer mit 5 bis 6 Stunden Schlaf ausgekommen, und abends war für mich die einzige Gelegenheit, eine Weile allein zu sein. Ein paar Minuten sah ich mir die Kurznachrichten an. Draußen im Sektor Aldebaran war wieder ein Schiff hops gegangen. Das lag jetzt 4 Jahre zurück. Wir stellten gerade eine Vergeltungsflotte zusammen, aber bis die dort draußen ankam, würden weitere 4 Jahre vergehen. Bis dahin hatten die Taurier aller Voraussicht nach jeden unserer Stützpunktplaneten eingesackt. Als ich ins Quartier zurückkehrte, lag alles in den Betten und die Hauptbeleuchtung war ausgeschaltet. Unsere Kompanie hatte sich immer noch nicht richtig von dem 2-wöchigen Training auf dem Mond erholt. Ich hängte meine Sachen in den Spind, sah auf dem Dienstplan nach und fand, dass ich Koje 31 hatte. Verdammt, genau unter der Heizung. Ich schlüpfte so leise wie möglich durch den Vorhang und an der Nachbarkoje vorbei. Ich konnte nicht sehen, wer neben mir schlief, aber es war mir auch ziemlich egal. Müde zog ich die Decke bis ans Kinn. »Du kommst spät, Mandela«, murmelte Rogers und gähnte. »Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe«, flüsterte ich. »Schon gut.« Sie kroch zu mir unter die Decke und schmiegte sich an meinen Rücken. Ihr Körper war warm und einigermaßen weich. Ich tätschelte ihr kameradschaftlich die Hüfte. »Nacht, Rogers«, sie erwiderte die Geste etwas deutlicher. »Gute Nacht, Hengst.« Warum kriegt man immer die Müden, wenn man gut drauf ist, und die Scharfen, wenn man müde ist? Ich beugte mich dem Unvermeidlichen. »Also gut, nun legt euch mal ins Zeug, Herrschaften. Wo bleiben die Träger? Beeilung, ihr Lahmärsche!« Gegen Mitternacht war eine Warmfront gekommen und der Schneefall hatte sich in Graupelregen verwandelt. Der Permaplast-Träger wog 225 Kilo und war ein sperriges Aas, selbst wenn ihn keine Eisschicht überzog. Wir waren zu viert, zwei an jedem Ende, und umklammerten das Ding mit halb erfrorenen Fingern. Rogers war meine Partnerin. »Vorsicht!« schrie einer hinter mir, was nur bedeuten konnte, dass ihm der Träger aus den Händen rutschte. Das gute Teil war zwar nicht aus Stahl, aber schwer genug, um einem den Fuß zu brechen. Alle ließen los und sprangen zur Seite. Gleich darauf füllte uns eine Fontäne aus Schneematsch und Schlamm ein. »Herrgott nochmal, Petrov!« fluchte Rogers los. »Warum hast du dich nicht zum Roten Kreuz gemeldet? So schwer ist dieses Scheißding nun auch wieder nicht.« Die meisten Mädchen drückten sich nicht ganz so salopp aus. Aber Rogers hatte nun mal eine betont männliche Art. »Also gut, nun macht schon mit dem blöden Träger. Wo ist das Kleberteam? Dranbleiben, Leute, dranbleiben!« Die Klebercrew rückte uns mit ihren Kunstharzeimern auf die Pelle. »Auf geht's, Mandela! Ich friere mir hier die Eier ab!« »Ich auch«, sagte seine Partnerin mit mehr Gefühl als Logik. »Eins, zwei und hopp!« Wir hieften den Träger wieder auf die Schultern und wankten auf die Brücke zu. Wir hatten ungefähr drei Viertel von dem Bau geschafft. Sah ganz so aus, als sollte uns der zweite Zug zuvorkommen. Im Normalfall wäre mir das scheißegal gewesen, aber der Trupp, der seine Brücke zuerst fertig hatte, durfte mit den Lastwagen zurückfahren. Die anderen mussten 6 Kilometer durch den Matsch marschieren und konnten sich vor dem Essen nicht mehr ausruhen. Wir brachten den Träger an die vorgesehene Stelle, setzten ihn ab und befestigten ihn mit Klammern an den Querverstrebungen. Die weibliche Hälfte des Kleberteams begann Kunstharz auf die Enden zu klatschen, noch ehe wir mit unserer Arbeit fertig waren. Ihr Partner erwartete auf der anderen Seite den zweiten Längsträger. Die Bodenverleger standen unterdessen am Fuß der Brücke, jeder eine leichte, vorgespannte Permaplastplatte wie einen Schirm über dem Kopf. Sie waren trocken und sauber. Ich dachte laut darüber nach, womit sie das verdient hätten, und Rogers wartete mit ein paar drastischen, aber eher unwahrscheinlichen Vermutungen auf. Wir gingen zurück und wollten gerade neben dem nächsten Träger Aufstellung nehmen, als der diensthabende Unteroffizier, der Mann hieß Dougalstein, aber wir nannten ihn »Also gut«, auf seiner Trillerpfeife blies und brüllte, »Also gut, Leute, 10 Minuten Pause, ihr könnt meinetwegen eine rauchen.« Er griff in die Tasche und schaltete per Fernsteuerung die Heizung unserer Coveralls ein. Rogers und ich nahmen auf unserem Trägerende Platz, und ich kramte meine Schachtel mit Gras hervor. Ich hatte zwar jede Menge Joints, aber die waren vor dem Abendessen verboten. Der einzige normale Tabak, den ich noch besaß, war ein etwa 7 Zentimeter langer Zigarrenstummel. Ich zündete ihn an, und nach den ersten paar Zügen fand ich ihn gar nicht mehr so schlecht. Rogers probierte kurz, schnitt eine Grimasse und verzichtete. »Warst du noch in der Ausbildung, als sie dich zum Militär holten?«, fragte sie. »Ja, ich hatte eben die erste Physikprüfung hinter mir. Wollte Lehrer werden.« Sie nickte kurz. »Oh, ich habe Biologie studiert.« »Das erklärt manches.« Ich wich eine Handvoll Schneematsch aus. »Wie weit?« 6 Jahre, Vor- und Hauptdiplom.« Sie fuhr mit dem Stiefel im Dreck hin und her, bis ein kleiner Wall aus Schlamm und Schneematsch entstand, der die Konsistenz von halb zerlaufenem Milcheis hatte. »Warum zum Teufel musste das passieren?« Ich zuckte die Achseln. Die Frage erforderte keine Antwort, und schon gar nicht die Antwort, welche die UNAS für uns bereithielt. Die geistige und körperliche Elite der Erde hat die Pflicht, die Menschheit vor der taurischen Bedrohung zu schützen. Sojaschleimscheiße. Es war alles nur ein großes Experiment. Mal sehen, ob es uns gelang, die Taurier in einen Landkrieg zu verwickeln. Wie gewohnt setzte »Also gut« die Trillerpfeife 2 Minuten zu früh an die Lippen, aber Rogers und ich, sowie die beiden anderen Träger, mussten noch eine Weile warten, während die Kleber und Bodenverleger ihre Arbeit taten. Es wurde rasch kalt, wenn man mit abgeschalteter Heizung herumsaß, aber wir rührten uns aus Prinzip nicht von der Stelle. Es hatte wirklich keinen Sinn, uns in der Kälte zu trainieren. Typische Halblogik der Armee. Sicher, an unserem Einsatzort würde es kalt sein, aber weder eiskalt noch schneekalt. Die Planeten eines schwarzen Lochs oder Kollapsars, die als Stützpunkte in Frage kamen, hatten, da ein Kollapsar kein wärmendes Licht verbreitet, in der Regel eine Oberflächentemperatur, die nur knapp über dem absoluten Nullpunkt lag, und das erste Frösteln, das man dort verspürte, hieß, dass man ein toter Mann war. Vor 12 Jahren, als ich gerade mal 10 war, hatte man das Phänomen des Kollapsarsprungs entdeckt. Wenn sich ein Gegenstand mit hinlänglicher Geschwindigkeit einem schwarzen Loch näherte, so kam er in einem anderen Teil der Galaxis wieder zum Vorschein. Es dauerte nicht lang, bis die Formel entwickelt war, mit der sich vorherberechnen ließ, wo genau das geschehen würde. Er bewegt sich entlang der gleichen Linie, eigentlich eine einsteinsche geodätische, die er beschrieben hätte, wenn der Kollapsar nicht im Weg gewesen wäre, bis er das Schwerefeld eines weiteren Kollapsars erreicht, worauf er wieder auftaucht, abgestoßen mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der er sich dem ersten Kollapsar genähert hatte. Reisedauer zwischen den 2 Kollapsaren exakt 0. Es gab viel Arbeit für die theoretischen Physiker, die den Begriff der Gleichzeitigkeit neu definieren und die allgemeine Relativitätstheorie auseinandernehmen mussten, um sie dann wieder zusammenzubauen. Die Politiker aber waren selig, denn nun konnten sie für weniger Geld, als es bisher gekostet hatte, ein paar Leute zum Mond zu befördern, eine ganze Schiffsladung Kolonisten nach Formalhaut schicken. Und es gab viele Menschen, welche die Politiker liebend gern auf Formalhaut gesehen hätten, wo sie glorreiche Abenteuer bestehen konnten, anstatt zu Hause Unruhe zu stiften. Die Schiffe wurden immer von automatischen Sonden begleitet, die ihnen im Abstand von einigen Millionen Kilometern folgten. Wir wussten von diesen Planeten, die wie Treibguttrümmer im Strudel der Kollapsare kreisten. Der Zweck der Sonden war es, zurückzukehren und Meldung zu machen, falls eines der Schiffe mit 99,9% der Lichtgeschwindigkeit gegen den Stützpunktplaneten eines Kollapsars krachen und dabei zerschellen sollte. Zu einer solchen Katastrophe kam es nie. Doch eines Tages kehrte eine angeschlagene Begleitsonde tatsächlich alleine zurück. Ihre Daten wurden analysiert, und es stellte sich heraus, dass das Schiff der Kolonisten von einem anderen Raumfahrzeug verfolgt und schließlich zerstört worden war. Dies geschah in der Nähe von Aldebaran im Sternbild Taurus des Stiers. Aber da Aldebaranier ein ziemliches Stolperwort ist, nannte man den Feind der Einfachheit halber Taurier. Kolonistenschiffe erhielten hinfort bewaffneten Begleitschutz. Außerdem führte man bewaffnete Erkundungsflüge durch, deren Häufigkeit im Laufe der Zeit zunahm, und daraus entwickelte sich schließlich eine militärische Organisation mit der offiziellen Bezeichnung UNAS für UN-Aufklärungsstreitmacht, wobei die Betonung auf Streitmacht lag. Dann kam irgendein heller Kopf in der Vollversammlung auf die Idee, dass wir eine ständige Infanterieschutztruppe für die Stützpunktplaneten der näheren Kollapsare einrichten sollten. Dieser Vorschlag führte zur Neufassung des Wehrpflichtgesetzes von 2296 und der Entstehung des elitärsten Pflichtheers in der Geschichte der Kriegsführung. Und da waren wir nun. 100 Männer und Frauen mit Intelligenzquotienten über 130 und ausnehmend gesunden und kräftigen Körpern, die elitär durch den Dreck und Schneematsch im Herzen von Missouri schlurften und darüber nachdachten, was uns unsere Kenntnisse im Brückenbau auf Welten nutzten, die bestenfalls über ein paar stehende Pfützen flüssigen Heliums verfügten. Ungefähr einen Monat später verließen wir die Erde, um als Krönung unserer Ausbildung ein paar Manöver auf dem Planeten Charon durchzuführen. Obgleich er sich seinem Perihel näherte, war er von der Sonne noch immer doppelt so weit entfernt wie Pluto selbst. Der Transporter war ein umgebauter Viehwaggon, wie sie zur Beförderung von 200 Kolonisten samt einem Sortiment von Tieren und Pflanzen verwendet wurden. Das hieß noch lange nicht, dass wir es bequem hatten, weil wir nur halb so viele waren. Der größte Teil des Platzes wurde für zusätzliche Reaktionsmasse und Geschütze benötigt. Die ganze Reise dauerte 3 Wochen. Während der ersten Hälfte dieser Zeit beschleunigte das Schiff mit 2G, während der zweiten verlangsamte es. Als wir am Pluto-Orbit vorbeidüsten, hatten wir mit etwa einem 1/20 der Lichtgeschwindigkeit unser Spitzentempo erreicht. Etwas zu wenig, als dass die Relativität ihre Kapriolen schlagen konnte. 3 Wochen lang das Doppelte des normalen Gewichts mit sich herumzuschleppen, das ist kein Honiglecken. 3-mal täglich machten wir vorsichtige Leibesübungen nach Programm. Den Rest der Zeit verbrachten wir vorwiegend in der Horizontalen. Dennoch gab es mehrere Knochenbrüche und schmerzhafte Verrenkungen. Die Männer mussten Suspensorien tragen, damit diverse Teile nicht am Boden schleiften. An Schlaf war kaum zu denken. Alle litten unter Albträumen, in denen sie zu ersticken glaubten oder plattgewalzt wurden. und man musste sich in regelmäßigen Abständen umdrehen, um Wundliegen und Blutansammlungen zu verhindern. Ein Mädchen war schließlich so erschöpft, dass sie es verschlief und nicht mitbekam, wie sich eine Rippe durch die Haut bohrte. Ich war zuvor schon mehrmals im Raum gewesen, und so empfand ich pure Erleichterung, als der Bremsvorgang endlich stoppte und wir in den freien Fall übergingen. Aber manche der Leute befanden sich zum ersten Mal draußen, wenn man das Mondtraining nicht mitzählte, und litten unter Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen. Wir anderen schwebten mit Schwämmen und Flüssigkeitssaugern durch die Quartiere, um die teilverdauten Brocken konzentrat-proteinreich Rindfleischgeschmack auf Sojabasis einzufangen. Wir hatten einen guten Blick auf Charon, als wir den Orbit verließen und tiefer gingen. Doch gab es nicht allzu viel zu sehen, nur eine düstere, trübweiße Scheibe mit ein paar dunklen Streifen und Flecken. Wir landeten etwa 200 Meter neben der Basis. Ein Raupenfahrzeug mit Druckkabine kam auf die Fähre zugekrochen und koppelte an die Schleuse, so dass wir keine Schutzanzüge brauchten. Scheppernd und quietschend rollte es zum Hauptgebäude, einem fantasielosen Kasten aus grauem Kunststoff. Die Wände im Innern hatten die gleiche triste Farbe. Der Rest der Kompanie lungerte an Schreibtischen herum und unterhielt sich. Ich sah, dass neben Freeland ein Platz frei war. »Na, Jeff, geht's wieder?« Er wirkte immer noch ein wenig käsig. »Wär den Göttern dran gelegen gewesen, dass der Mensch den freien Fall überlebt, dann hätten sie ihm einen Schlund aus Gusseisen verpasst.« Er seufzte schwer. »Das Schlimmste ist vorbei, aber ich sehne mich nach einer Zigarette.« »Kann ich verstehen.« »Dir scheint es wenig ausgemacht zu haben. Warst wohl schon mal draußen, wie?« »Ja, für meine Examensarbeit über das Vakuumschweißen. 3 Wochen in der Erdumlaufbahn.« Ich lehnte mich zurück und griff zum 1000. Mal nach meiner Schachtel mit den Joints. Sie war immer noch nicht da. Das Lebenserhaltungssystem sollte nicht mit Nikotin, Haschisch und dergleichen belastet werden. »Die Ausbildung war schlimm genug«, nörgelte Jeff. »Aber der Scheiß hier...« »Habt Acht!« Wir standen ziemlich lahm auf, in Zweier- oder Dreiergruppen. Die Tür ging auf und ein echter Major kam herein. Meine Haltung straffte sich unwillkürlich. Er war der höchste Offizier, den ich bisher zu Gesicht bekommen hatte. In seinem Coverall waren eine Reihe von Ordensbändern eingestickt, darunter ein purpurrotes Verwundetenabzeichen. Das hieß, dass er noch in der alten amerikanischen Armee gekämpft hatte, wahrscheinlich in einem dieser Kriege, die schon vor meiner Geburt schiefgelaufen waren. So alt sah er eigentlich nicht aus. »Rühren, rühren!« Er gab uns mit einer lässigen Geste zu verstehen, dass wir uns setzen sollten. Dann stemmte er die Hände in die Hüften und musterte die Kompanie mit einem schwachen Lächeln. »Willkommen auf Charon. Ihr habt euch einen schönen Tag zur Landung ausgesucht. Die Außentemperatur liegt bei sommerlichen 8,15 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Für die nächsten 200 Jahre oder so erwarten wir wenig Veränderung.« Einige von uns lachten halbherzig. »Genießt das tropische Klima auf dem Stützpunkt Miami, solange ihr Gelegenheit dazu habt. Wir befinden uns hier im Zentrum der Sonnenseite und der größte Teil eures Trainings wird auf der Nachtseite stattfinden. Dort beträgt die Temperatur schattige 2,08 Grad. Gewöhnt euch am besten gleich an den Gedanken, dass euer gesamtes Training auf der Erde und auf Luna eine Art Elementarstufe war, die den einzigen Zweck hatte, euch auf Charon eine faire Überlebenschance zu geben. Ihr werdet hier euer gesamtes Repertoire brauchen, Werkzeuge, Waffen, Manöver, und ihr werdet die Entdeckung machen, dass Werkzeuge bei diesen Temperaturen nicht so funktionieren, wie sie es sollten. Das gleiche gilt für die Waffen und dass sich die Leute hier sehr vorsichtig bewegen.« Er warf einen Blick auf die Notizen, die an seiner Schreibunterlage festgeklemmt waren. »Eure Kompanie besteht gegenwärtig aus 49 Frauen und 48 Männern, 2 Tote auf der Erde, 1 Entlassung wegen psychischer Probleme, 12 Ausfälle durch Krankheit. Nach einem Blick auf euer Ausbildungsprogramm bin ich ehrlich gestanden überrascht, dass es so viele von euch geschafft haben. Aber ihr solltet wissen, dass ich durchaus zufrieden bin, wenn nicht mehr als die Hälfte von euch, also etwa 50, diese letzte Phase der Ausbildung erfolgreich beenden. Leider ist die einzige Alternative zu einem erfolgreichen Abschluss der Tod. Hier. Von Charon kehrt niemand, und das gilt auch für mich, zur Erde zurück, es sei denn nach erfülltem Kampfauftrag. Ihr werdet euer Training in einem Monat abschließen. Danach verlegen wir euch zum Sterntor, Kollapsar, 1/2 Lichtjahr von hier entfernt. Ihr bleibt in der Siedlung von Sterntor 1, dem größten Durchgangsplaneten des Systems, bis Ersatz eintrifft. Das wird nicht länger als 1 Monat dauern. Sobald ihr aufbrecht, soll die nächste Gruppe hier eintreffen. Von Starntor aus begebt ihr euch zu einem strategisch wichtigen Kollapsar, errichtet dort einen Militärstützpunkt und verteidigt ihn, falls der Feind angreifen sollte. Falls nicht, haltet ihr die Basis, bis weitere Befehle eintreffen. In den letzten beiden Wochen eurer Ausbildung hier werdet ihr lernen, genau so einen Stützpunkt anzulegen, auf der Nachtseite. Ihr werdet dort völlig isoliert sein. Keine Kommunikation mit Miami, keine Evakuierung von Kranken, kein Nachschub. Irgendwann im Lauf dieser zwei Wochen werden wir die Verteidigungsfähigkeit des neuen Stützpunkts durch einen Drohnenangriff testen. Die Dinger werden wie im Ernstfall bestückt sein. Die hatten doch nicht all das Geld in unsere Ausbildung gesteckt, um uns schon im Manöver umzubringen. Das gesamte Stammpersonal hier auf Charon besteht aus Leuten mit Kampferfahrung, alle so zwischen 40 und 50 Jahre alt. Aber ich denke, wir können es mit euch aufnehmen. Zwei von uns werden ständig bei euch bleiben und euch zumindest bis Sterntor begleiten. Hauptmann Sherman Stott, euer Kompaniechef, und Feldwebel Octavio Cortez. Meine Herren? Zwei Männer in der ersten Reihe waren lässig aufgestanden und wandten sich zu uns um. Hauptmann Stott war etwas kleiner als der Major, aber aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das Gesicht hart und glatt wie Porzellan. Die Andeutung eines zynischen Lächelns um die Mundwinkel. Ein exakt auf einen Zentimeter Breite gestutzter Bart, der das massige Kinn umrahmte. Der äußeren Erscheinung nach höchstens 30. Eine schwere, altmodische Pistole baumelte an seiner Hüfte. Feldwebel Cortez dagegen sah aus, als sei er einem Horrorfilm entsprungen. Sein Kopf war kahl rasiert und irgendwie deformiert. Offenbar hatte man ein größeres Stück der Schädeldecke entfernt, so dass eine Seite abgeflacht wirkte. Sein Gesicht war sehr dunkel und von Runzeln und Narben durchzogen. Vom linken Ohr fehlte die Hälfte, und seine Augen waren so seelenvoll wie Knöpfe an einer Maschine. Er trug eine Kombination aus Schnurr und Kinnbart, die so aussah, als habe sich eine dünne weiße Raupe um seinen Mund gewickelt. Bei einem anderen hätte sein jungenhaftes Lächeln vielleicht nett gewirkt, aber er war hässlicher und guckte fieser drein als jedes Lebewesen, das mir je untergekommen war. Wenn man allerdings den Schädel abzog und nur die unteren 1,80 oder so betrachtete, musste man unwillkürlich an die Nachherwerbung eines Bodybuilder-Centers denken. Weder Stott noch Cortez trugen irgendwelches Lametta. Cortez hatte eine kleine Laserpistole in einem Magnethalfter unter der linken Achsel befestigt. Die Waffe hatte einen Holzgriff, der vom häufigen Gebrauch dunkel glänzte. »Bevor ich euch nun in die rauen Hände dieser beiden Herren entlasse, möchte ich euch noch einmal eindringlich warnen. Vor zwei Monaten gab es auf diesem Planeten keine Menschenseele, nichts außer dem Ausrüstungsschrott, den die Expedition von 2291 zurückgelassen hatte. Ein Arbeitstrupp von 45 Mann quälte sich einen Monat lang ab, diesen Stützpunkt zu errichten. Mehr als die Hälfte der Leute, 24 um genau zu sein, kamen dabei ums Leben. Das hier ist die gefährlichste Welt, auf der Menschen sich je niederließen. Aber die Orte, die ihr im Laufe eures Einsatzes kennenlernen werdet, sind eher noch schlimmer. Eure Führungsoffiziere werden sich alle Mühe geben, um euch heil durch den nächsten Monat zu bringen. Gehorcht ihnen und nehmt sie euch zum Vorbild. Sie alle haben hier viel länger durchgehalten, als man es von euch verlangt. Hauptmann? Stott erhob sich, als der Major zur Tür ging. Habt Acht! Das zweite Wort war wie eine Explosion, die uns in die Höhe riss. Ich werde alles nur einmal sagen. Also hören Sie genau zu, knurrte er. Wir befinden uns hier im Kriegszustand. Und im Kriegszustand gibt es nur eine Strafe für Befehlsverweigerung. Er zog die Pistole und hielt sie wie eine Keule am Lauf. Das hier ist eine Automatik, Armeemodell 1911, Kaliber 11 mm, eine primitive, aber äußerst wirksame Waffe. Der Feldwebel und ich sind befugt, die Disziplin notfalls mit Waffengewalt zu erzwingen. Fordern Sie uns nicht heraus, denn wir werden es tun. Wir werden es tun. Verlassen Sie sich drauf. Er schob die Pistole ins Halfter zurück. Der Druckknopfverschluss knackte laut in der Totenstille. Feldwebel, Cortez und ich haben mehr Menschen getötet, als in diesem Raum versammelt sind. Wir kämpften beide im Asiatischen Krieg und traten beide vor mehr als 10 Jahren in die internationale Schutztruppe der Vereinten Nationen ein. Ich ließ mich vom Major zum Hauptmann zurückstufen, um das Kommando über diese Kompanie zu erhalten, und Feldwebel Cortez gab seinen Rang als Stabsfeldwebel auf, weil wir beide Frontsoldaten sind und weil dies der erste Krieg seit 2287 ist. Prägen Sie sich gut ein, was ich gesagt habe, während Feldwebel Cortez Sie genauer instruiert, was Sie unter seinem Kommando erwartet. Bitte, Feldwebel, übernehmen Sie. Er machte auf dem Absatz kehrt und marschierte aus dem Raum. Während der langen Ansprache hatte er kein einziges Mal die Miene verzogen. Der Feldwebel bewegte sich wie eine schwere Maschine, die auf jeder Menge von Kugellagern läuft. Als die Tür sich mit einem Zischen schloss, drehte er sich schwerfällig zu uns um und sagte mit überraschend sanfter Stimme: »Lyren, nehmen Sie Platz.« Er selbst setzte sich auf einen der vorderen Tische. Die Platte knarrte, hielt ihn aber aus. »Also, der Hauptmann redet zum Fürchten. Und ich sehe zum Fürchten aus. Aber wir meinen es beide gut. Sie werden ziemlich eng mit mir zusammenarbeiten, und je schneller Sie sich an das Ding gewöhnen, das über meinem Gehirn sitzt, desto besser. Den Hauptmann werden Sie vermutlich nicht so oft zu sehen bekommen, außer bei Manövern.« Er berührte den abgeflachten Teil seines Schädels. »Apropos Gehirn, es ist noch ziemlich vollständig, trotz gegenteiliger Anstrengungen der Chinesen. Die Veteranen, die zur UNAS gingen, mussten die gleichen Kriterien erfüllen, die ihre Einberufung zur Elitetruppe zugrunde lagen. Ich gehe davon aus, dass sie alle klug und enorm tüchtig sind. Aber vergessen Sie nicht, dass der Hauptmann und ich klug, enorm tüchtig und erfahren sind.« Er blätterte im Dienstplan, ohne ihn richtig anzusehen. »Nun, wie der Hauptmann bereits sagte, gibt es während der Manöver nur eine Disziplinarstrafe, Tod durch Erschießen. Aber im Normalfall müssen wir keinen Finger krumm machen. Charon erspart uns diese Mühe. In Ihren Quartieren können Sie dagegen tun und lassen, was Sie wollen. Ob Sie tagsüber Hintern betatschen oder die ganze Nacht durchficken, ist uns egal, aber sobald Sie in die Anzüge steigen und sich ins Freie begeben, erwarten wir von Ihnen eine Disziplin, die jedem römischen Centurio zur Ehre gereichen würde. Es kann draußen Situationen geben, in denen eine einzige unbedachte Handlung der Tod für uns alle wäre. Wie auch immer, als erstes werden wir Ihnen Ihre Kampfanzüge verpassen. Der Waffenmeister erwartet Sie im Mannschaftsquartier. Er nimmt Sie der Reihe nach dran. Folgen Sie mir.« »Ich weiß, dass man Ihnen daheim auf der Erde Vorträge darüber gehalten hat, was so ein Kampfanzug alles kann.« Der Waffenmeister war ein kleiner Mann mit einer Stirnglatze, auf dessen Coverall keine Rangabzeichen auszumachen waren. Feldwebel Cortez hatte uns den Tipp gegeben, ihn mit Sir anzureden, da er Leutnant sei. »Aber ich möchte den einen oder anderen Punkt vertiefen und vielleicht ein paar Details hinzufügen, die Ihre Ausbilder nicht wissen konnten oder nicht klar genug rüberbrachten. Ihr Feldwebel war so freundlich, sich zu einer Demonstration zur Verfügung zu stellen. Feldwebel?« Cortez schlüpfte aus seinem Coverall und erklomm das niedrige Podest, auf dem ein Kampfanzug bereitstand, auseinandergeklappt wie eine Muschel in Menschengestalt. Er nahm vor dem Ding Aufstellung, trat einen Schritt nach hinten und schob die Arme in die steifen Ärmel. Ein Klicken und der Anzug schloss sich mit einem seufzenden Geräusch. Er war von einem kräftigen Grün und trug in weißer Schablonenschrift den Namen Cortez auf dem Helm. »Wir beginnen mit der Tarnung, Feldwebel.« Das Grün verblasste zu Weiß, und das Weiß verwandelte sich in ein schmutziges Grau. »Das hier...« »Das hier ist eine gute Tarnfarbe für Charon und die meisten ihrer Durchgangsplaneten.« Die Stimme von Cortez schien aus einem tiefen Brunnen zu kommen. »Aber es gibt noch andere Kombinationen.« Das Grau wich einem Fleckenmuster in Grün und Braun. »Dschungel.« »Ein gleißender Ocker.« »Wüste.« »Braun, dunkelbraun und schließlich ein tiefes, mattes Schwarz.« »Nacht oder Weltraum.« »Ausgezeichnet, Feldwebel. Meines Wissens nach ist das die einzige Neuerung, die nach Ihrer Ausbildung eingeführt wurde. Die Steuerung befindet sich am linken Handgelenk, und ich gebe zu, dass sie nicht ganz leicht zu bedienen ist. Aber sobald Sie die richtige Kombination gefunden haben, lässt sie sich leicht arretieren. Ich weiß, dass Sie auf der Erde nicht viel Gelegenheit hatten, im Kampfanzug zu trainieren. Damit wollten wir vermeiden, dass Sie sich daran gewöhnen, das Ding in einer ungefährlichen Umgebung zu tragen. Der Kampfanzug ist die tödlichste Waffe, die je ersonnen wurde, aber sie verzeiht dem Benutzer nicht die geringste Unachtsamkeit. Drehen Sie sich um, Feldwebel.« Er zeigte auf einen großen, eckigen Höcker zwischen den Schulterblättern. Entlüftungsschlitze. Wie Sie wissen, bietet Ihnen der Anzug eine angenehme Innentemperatur, egal wie das Wetter draußen ist. Das Material des Anzugs isoliert nahezu vollkommen. Wie perfekt, soweit sich das mit den mechanischen Erfordernissen in Einklang bringen lässt. Deshalb werden diese Schlitze heiß, sehr heiß sogar, verglichen mit der Außentemperatur auf der Nachtseite, wenn sie überschüssige Körperwärme abgeben. Sie brauchen sich nur gegen einen Brocken aus gefrorenem Gas zu lehnen. Davon liegen hier jede Menge rum. Das Gas wird im Umkreis der Wärmequelle seinen Aggregatzustand ändern, und zwar in Sekundenbruchteilen. Das wirkt sich in der Praxis so aus, als explodierte in Ihrem Nacken eine Sprengladung von der Stärke einer Handgranate. Sie werden tot sein, ehe Sie etwas spüren. Bei solchen und ähnlichen Unfällen sind in den letzten 2 Monaten 11 Menschen umgekommen. Und Sie wollten nur ein paar Hütten bauen. Ich nehme an, Sie wissen, wie leicht die Waldos, die Kraftverstärker des Anzugs, Sie oder Ihre Kameraden töten können. Möchte jemand dem Feldwebel die Hand schütteln? Er wartete einen Moment, dann trat er auf Cortez zu und umfasste seinen Handschuh. Er hatte jede Menge Übung. Solange Sie diese Übung nicht haben, seien Sie äußerst vorsichtig. Es ist schon vorgekommen, dass sich jemand am Rücken kratzen wollte und dabei die Wirbelsäule zu Bruch ging. Denken Sie immer daran, dass Sie es mit einer Exponentialfunktion zu tun haben. Ein Druck von 2 Pfund entspricht einer Kraft von 5 Pfund. Bei 3 Pfund steigt die Kraft auf 10, bei 4 Pfund auf 23 und bei 5 Pfund bereits auf 47 Pfund. Die meisten von Ihnen können beim Händeschütteln einen Druck von mehr als 100 Pfund ausüben. Entsprechend verstärkt lässt sich damit ein Stahlträger in Stücke reißen. Theoretisch. In der Praxis würden Sie dabei das Material Ihrer Handschuhe zerstören und sehr rasch sterben, zumindest hier auf Charon. Es wäre ein Wettlauf zwischen Dekompression und Schockfrosten. Gefährlich sind auch die Beinwaldos, obwohl die Steigerung hier weniger extrem ausfällt. Versuchen Sie aber keinesfalls mit Ihrem Anzug zu rennen oder gar zu springen, solange Sie keine Übung darin haben. Sie würden wahrscheinlich stolpern und ebenso wahrscheinlich dabei umkommen. Da Charons Schwerkraft 3/4 G beträgt, dürfte Ihnen zumindest diese Umstellung nicht schwerfallen. Auf einer echt kleinen Welt wie Luna könnte es Ihnen passieren, dass Sie mit Anlauf losspringen und 20 Minuten über die Landschaft segeln, ehe Sie wieder landen, und zwar jenseits des Horizonts. Es sei denn, Sie sind irgendwo unterwegs mit 80 Metern pro Sekunde gegen eine Bergwand gedonnert. Auf einem kleinen Asteroiden könnten Sie mit einem entsprechenden Anlauf sogar die Anziehungskraft überwinden und einen unfreiwilligen Ausflug in den interstellaren Raum unternehmen. Es ist eine langsame Art zu reisen und zu sterben. Morgen früh werden wir Ihnen beibringen, wie man in dieser Höllenmaschine am Leben bleibt. Den Rest des heutigen Tages brauche ich, um Ihnen einem nach dem anderen die Anzüge anzupassen. Danke, Feldwebel, das war alles. Cortez ging zur Tür und öffnete den Hahn, um Luft in die Schleuse einströmen zu lassen. Gleichzeitig schaltete sich eine Reihe von Infrarotlichtern an. Sie sollten verhindern, dass die Luft im Innern gefror. Als der Druckausgleich hergestellt war, drehte Cortez den Hahn zu, löste die Türverriegelung, betrat die Kammer und schloss die Tür von der anderen Seite. Eine Pumpe begann zu arbeiten. Nach etwa 1 Minute öffnete Cortez die äußere Tür und ging hinaus. Das System war das gleiche wie auf Luna. »Ich fange mit Omar Almizar an. Die anderen können sich in ihre Kojen hauen. Ich rufe sie per Lautsprecher auf.« »Alphabetische Reihenfolge, Sir?« »Ja, circa 10 Minuten pro Nase. Wenn Ihr Nachname mit Z beginnt, können Sie schon mal eine Runde pennen.« Die letzte auf der Liste war Rogers. Sie sah so aus, als würde sie den Vorschlag annehmen.